Was wäre das Harvest-Label ohne seine Zugpferde gewesen? Pink Floyd war 1965 und 66 in London schon das Aushängeschild einer Underground-Szene. Syd Barrett galt zu dieser Zeit als der kreative Kopf von Pink Floyd, aber schon früh verließ er die Band, um eigene Wege zu gehen. Hier eins seiner frühen Songs, der auch auf dem Harvest-Label erschienen ist. Syd Barrett mit Octopus.